Geh. Ich habe ein Zimmer reserviert. Christiane Paulsen ist mein Name. Ja, Zimmer 365. Wie lange bleiben Sie, Frau Paulsen? Nur eine Nacht. Ist das Zimmer auch ruhig? Aber ja, das ist im dritten Stock. Das ist ganz ruhig. Würden Sie bitte hier unterschreiben? Und hier ist Ihr Schlüssel. Dritter Stock. Zimmer 365. Dankeschön.